Guten Tag. Guten Tag. Hallo? Ja, guten Tag. Ich heiße Mehmet Selen. Ich bin auf dieser Station als Assistent tätig. Würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Wenn Sie etwas nicht verstehen, könnten Sie mir bitte einfach Bescheid geben. Zuerst würde ich gerne Ihren Daten aufnehmen. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Peter Schäfer. Peter, könnten Sie bitte langsam buchstabieren? Ja, ja. Peter, Paula, Emil, Theodor, Emil, Richard, Die Nachname? Vorname, Nachname Schäfer, Siegfried, Cäsar, Heinrich, A Umlaut, F E R. Okay. Herr Schäfer, wie alt sind Sie? Ja, ich bin 52 Jahre alt. 52 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Ich bin am 10.8.1969 geboren. 1900? 69. 69. Okay. Wie groß sind Sie, Herr Schäfer? Ich bin 1,65 Meter groß. 65 groß. Wie viel wiegen Sie? So 80 Kilo ungefähr. 80 Kilo. Okay, wie kann ich Ihnen helfen, Herr Schäfer? Und zwar folgendes. Ich habe seit einer Woche starke Schmerzen in meiner rechten Schulter. Rechte Schulter. Eigentlich hat es angefangen seit einem Monat. Also seit einem Monat habe ich Schmerzen in der rechten Schulter und seit einer Woche ist es schlimmer geworden. Okay, können Sie die Schmerzen beschreiben, bitte? Wie stark auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichten, 10 ist sehr starken Schmerzen entspricht? Ich würde sagen 7. Bei 7. Stellen die Schmerzen etwas irgendwohin etwas? Stellen die Schmerzen Ja. irgendwohin? Es strahlt in meinem Arm aus, von meiner Schulter in den Arm. Rechten Arm. Rechten Und Arm. auch oben an meinem oberen Schulterbereich. Haben Sie Ihre Arm oder Ihre Hände Taubheit gefühlt oder wie Ameisen kreppen, Ameisen laufen? Nee, habe ich nicht. Haben Sie bemerkt, dass die Schmerzen etwas Auslöser hat? Ein Auslöser. Ja. Ja, kann sein, damals vor einem Monat ist mein Freund umgezogen und dabei habe ich geholfen, so Karton geschleppt und so weiter. Beim Umzug geholfen. Und nach dem Helfen hatte ich dann Schmerzen in der rechten Schulter, aber jetzt seit einer Woche ist es schlimm geworden. Okay. Herr Schäfer, haben Sie Kopfschmerzen? Kopfschmerzen habe ich nicht, nee. Nicht. Okay. Die Schmerzen sind nur einseitig, nur rechter Arm und rechter Unterarm auch, oder? Unterarm und so weiter nicht. Nee, das ist so ein Ziehen der Schmerz in meiner Hand, also bis zum Unterarm oder Handgelenk. Also es. Ich habe der Hauptschmerz ist in der Schulter. Okay. Könnten Sie einfach Ihre Schulter bewegen oder Ja, einschränken? das ist das Problem, weil die Bewegung kann ich nicht, ich kann nicht meinen Arm hochheben. Das tut schon weh. Wenn ich mit der linken Arm hochhebe, dann geht das schon, aber es tut sehr weh. Haben Sie bemerkt, Ihre Schultergelenk geschwollen sind können, oder Nee, gerötet? habe ich nicht bemerkt. Oder Ist nicht Wärme? gerötet oder Wärmegefühl ist auch normal von außen. Normal. Hatten Sie schon einmal gleiche Schmerzen erlebt, oder? Nicht so wie jetzt, nein. Jetzt, okay. Okay. Wie fühlen Sie sich Ihr schwach, wie ich Ihr Kraft, die Hände und Arme? Also wenn ich meinen Arm nicht hochhebe, habe ich gute Kraftgefühl. Also ich kann gut Ihre Hände festdrücken. Okay. Aber wenn ich meinen Arm hochhebe, habe ich Schmerzen, da habe ich keine Kraft. Weil ich Schmerzen habe. Waren Sie diese Schmerzen in anderen Arzt? Nein. Nein. Sie sind das erste Mal hier gekommen. Ja. Okay. Herr Schäfer, haben Sie noch etwas Beschwerden, oder? Außer meine Schulterbeschwerden habe ich keine. Okay. Haben Sie Fieber? Nein. Schüttelfrost? Auch nicht. Okay. Emesis oder Übelkeit haben Sie? Emesis weiß ich nicht, was es heißt, aber Übelkeit habe ich nicht. Ja, Erbrechen. Erbrechen? Okay. Nein, ich habe auch kein Erbrechen. Okay, haben Sie Brustschmerzen oder Bauchschmerzen? Habe ich auch nicht. Auch nicht. Rückenschmerzen? Haben Sie bemerkt? Nein. Oder Nackenschmerzen? Habe ich auch nicht. Okay, super. Und ich würde gerne jetzt Ihre Krankheitsgeschichte Frage stellen. Haben Sie chronische Erkrankung, zum Beispiel Bluthochdruck oder Blutzuckerkrankheit? Ja, ich nehme Medikament ein wegen meinem Bluthochdruck. Welche Medikamente nehmen Sie? Nennt sich Ramipril. Ramipril, okay, ja. Ramipril, wie viel Milligramm? 10 Milligramm. 10 Milligramm. Und pro Tag einmal oder? Einmal. Mhm. Morgens oder abends? Morgens. Morgens. Seit wann nehmen Sie diese Medikamente? Seit 2 Jahren. Ja, okay. Noch andere Erkrankungen oder Medikamente? Nee. Ich nehme nur ein Medikament. Okay. Nehmen Sie dieses gegen dieses Beschwerden etwas Medikament eingenommen oder haben Sie etwas Medikament eingenommen? Oder? Ja, ich habe Ibuprofen eingenommen. Wie viel Milligramm? 800 Milligramm. 800. Einmal oder zweimal pro Tag? Manchmal sogar dreimal, also bei Bedarf. Die letzte Zeit morgens und abends und manchmal noch eine dazu. Also 2 bis 3 Mal pro Tag. Hat das Medikament Ihnen helfen, oder? Geholfen, ja. Ja, das hat mir geholfen. Die Schmerzen sind aber trotzdem da. Okay. Und dann, ja. Und könnte Sie mir sagen, ob Sie schon operiert worden sind? Ja, in meiner Jugend wurde ich an Blinddarm operiert. Blinddarm. Okay. Ist die Operation komplikationslos? Laufen, ja, das ja. War ohne Komplikation gewesen. Ohne Komplikation, okay. Herr Schäfer, ich würde gerne Ihre Gewohnheiten und über Ihre Gewohnheiten etwas fragen. Haben Sie Allergie oder Unverträglichkeiten? Allergie ist mir nicht bekannt, aber Unverträglichkeit ist Diclofenac. Das ist sehr wichtig. Wie reagieren Sie gegen Diclofenac? Damals, habe ich mal Diclofenac genommen und da hatte ich Bauchschmerzen gehabt und Durchfall. Okay. Okay. Herr Schäfer, rauchen Sie? Ja. Wie viel rauchen Sie pro Tag? Seit wann auch? Ich würde sagen, so 20 Zigaretten am Tag, also eine Packung am Tag ungefähr. Mhm. Und das war bestimmt 30 Jahre her. 30 Jahre. Okay. Ja, trinken Sie Alkohol? Gelegentlich trinke ich mal ein Glas Wein zum Essen. Eigentlich trinke ich nicht, aber ab und zu mal ein Glas Wein, gelegentlich, ja. Okay. Nehmen Sie bitte die nächste Frage nicht persönlich, Herr Schäfer. Das ist eine reine Routinefrage. Haben Sie mit Drogen Erfahrung? Sehe ich so aus? Ja, Haschhasch oder... Sehe ich so aus? Nein, nein. Nein, sowas kenne ich nicht. Ja. Gut. Und sind Sie verheiratet, Herr Schäfer? Ich bin verheiratet, ja. Haben Sie Kinder? Ich habe 2 Kinder. Sind Ihre Kinder gesund? Die Kinder, ja, die sind gesund. Mhm. Okay. Und leben Sie oder wohnen Sie mit Ihrer Familie, oder? Ja, genau. Mit meiner Frau und den 2 Kindern. Mit zusammen, okay. Okay. Was sind Sie vom Beruf, Herr Schäfer? Ich bin Elektroingenieur. Elektroingenieur. Jawohl. Okay. Herr Schäfer, leben Ihre Eltern noch? Meine Eltern? Nee, leider leben die nicht mehr. Beide nicht. Beide nicht. Es tut mir leider sehr leid. Herr Schäfer, beileid. Dankeschön. Haben Sie Geschwister? Geschwister, ich habe eine Schwester. Meine Schwester. Entschuldigung, wissen Sie, woran Ihre Eltern gestorben sind? Ja, mein Vater, der hatte einen Herzinfarkt. Ja. Vor 2 Jahren. Mhm. Und meine Mutter, die hatte einen Schlaganfall gehabt. Seit wann? Vor wie? Vor wann? Ja, das war letztes Jahr, vor einem Jahr. Herr Schäfer. Herr Schäfer, ich habe alle wichtige Fragen gestellt. Und möchten Sie etwas hinzufügen? Weil Sie so genau gefragt haben, sage ich, meine Schwester, die jünger ist, die ist auch gesund. Ach so, danke. Ja, vielen Dank. Okay. Sonst, wie geht es denn weiter, Herr Doktor? Ja, Herr Schäfer, ich höre, ich kann jetzt nicht alles sagen, alles genau sagen, weil ich muss die so weiter Schritte gehen. Zuerst würde ich gerne Ihnen körperliche Untersuchungen durchführen und Ihre Arm besonders Beweglichkeit schauen. Dann gehen wir die dritte Schritte, ja, dann damit ich Röntgenaufnahme veranlassen, dann brauche ich Ihre Blutabnahme. Ich werde Ihren Blut abnehmen. Dann sprechen wir darüber nochmal. Sind Sie damit einverstanden? Ja. War ein bisschen jetzt durcheinander, aber ich habe es eigentlich schon einverstanden. Hauptsache, Sie helfen mir. Danke. Okay. Ja. Hat jemand Frage in der Gruppe? Impfungsstatus und Qualität von Anamnese fährt. Welche Impfung? Impfung gibt es ja sehr viele. Was meinen Sie? Sind Sie vollständig geimpft? Und vollständig? Corona bin ich vollständig geimpft und normale Impfungen, die man halt in der Jugend gemacht hat, habe ich alles damals, bis wo ich 20 Jahre alt war, gemacht. Ja, hat sich Ihr Appetit verändert? Haben Sie ab oder zu genommen? Haben Sie Probleme, Schlafstörungen? Moment, Sie bombardieren mich. Langsam, Herr Doktor. Also Appetit ist normal, Gewicht ist ungefähr gleich geblieben, den Rest kann ich mich nicht mehr erinnern, was Sie gefragt haben. Husten Sie? Husten Sie? Husten, nee, huste ich nicht, Gott sei Dank. Haben Sie Probleme, haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang oder beim Wasserlassen? Nein, habe ich auch nicht. Haben Sie Schwierigkeiten beim Einschlafen oder Durchschlafen? Ja, durchschlafen habe ich manchmal Probleme, weil ich manchmal Schulterschmerzen habe. Ja. Wenn ich auf der rechten Seite liege, wache ich auf, ansonsten habe ich keine Schlafprobleme. Ja. Ja, sonst jemand? Okay. Herr Dr. Selen, haben Sie gesagt? Ja. Wenn Sie wollen, können wir weitermachen. Ja, gerne. Okay, nächster Schritt wäre Ihre Vorstellung. Okay. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ja, guten Tag, Herr Dr. Selen. Bitte schön. Ich habe heute einen Patienten aufgenommen. Ich würde gerne Ihnen den Patienten vorstellen, wenn Sie Zeit haben. Ich gehe mal kurz erstmal Kaffee trinken und dann komme ich. Ja, gerne. Einen Moment bitte. Ich trinke mal Wasser und dann komme ich gleich wieder. Ja, Lam Joel, was und dir? Wie süß ja. So, jetzt bin ich wieder da. Bitte schön. Ja, Herr Schäfer ist 52-jähriger Patient, der heute wegen seit einer Woche die rechten Schulterschmerzen zu uns kam. Die Schmerzen seien vor einem Monat aufgetreten, aber in der eine Woche im Verlauf schlecht geworden. Der Patient hat gesagt, dass die Schmerzen auf einer Schmerzskala bei 7 liegen würden und die Schmerzen strahlen irgendwohin nicht aus und besonders obere. Ich würde sagen, die Schmerzen seien 7 von 10. 7 von 10. Okay. Würde ich sagen, ist besser. Okay? Entschuldigung. Die Schmerzen würden zwischen 7 von 10 liegen. Nicht zwischen. Zwischen okay. ist. Sondern 7 von 10. 7 von 100 ist eine andere Intensität als 7 von 10. Okay, 7 von 10 liegen. Okay. Genau. 7 von 10 liegen. Die Frage nach weiteren Beschwerden wurde verneint. Und die Schmerzen, der Patient hat gesagt, dass er vor einem Monat bei Umzug der Freundin, dem Freundin geholfen hat und die Schmerzen sei aufgetreten. Nachdem er im Umzug geholfen habe, seien die Schmerzen aufgetreten. Ja. Entzündungszeichen, Rötung oder Röte, Schwellung oder Wärmegefühl wurde der Patient verneint. An Vorerkrankungen leide er Hypertonie. Dagegen nehme er Ramipril 10 Milligramm seit 2 Jahren einmal pro Tag. Bei Bedarf nehme sie diese Beschwerden Ibuprofen 800 Milligramm, dreimal Bipedar, dreimal pro Tag Bipedar. Das Medikament hat ihm geholfen und er habe Appendektomie gehabt im Jugendlichen, Jugendlichzeit Appendektomie gehabt und er leidet an weder Allergie, an keine Allergie, aber er leidet an Unverträglichkeiten, Diclofenac-Unverträglichkeiten und ja, er rauche seit 30 Jahren 2 Zigaretten pro Tag und 20, eine Packung. Ja, 20. Er rauche 30 Jahre seit 30 Jahren 20 Zigaretten pro Tag. Mhm. Ach so, okay. Ich habe es anders gehört, deswegen. Ja. Er trinke gelegentlich ein Glas Wein und er sei verheiratet. Er habe 2 Kinder, die beide sind gesund. Er wohnt mit seiner Familie. Er arbeite als Elektroingenieur. Und der Patient hat gesagt, sein Vater an Myokardinfarkt vor 2 Jahren gestorben und seine Mutter an Apoplexie vor einem Jahr gestorben und er habe eine Schwester, sie sei gesund und dann das war alles. Können Sie mir sagen, ob er irgendwelche Paresen hat Paresen, Parese? Ja, er habe keine Paresen, Taubheitsgefühl, keine Paresen und keine Lähmung. Lähmung, neurologische Ausfälle wie, okay. Ja, keine er hat nicht bemerkt, ja. Okay. Okay. Wie haben Sie gefragt, kann er seine rechte Schulter bewegen? Ja, er habe bei Bewegen sehr starke Schmerzen. Er leide an der Bewegung sehr starke Schmerzen bemerkt. Nochmal bitte. Nochmal sortieren. Ja, sortieren. Ja, ja. Er habe bei der Bewegung sehr starke Schmerzen bemerkt. Er habe bemerkt, habe ich gesagt, okay, oder? Okay. Ja. Bei Bewegung. Okay. Ja, bei Bewegung, okay. Oder man kann auch sagen, die Beweglichkeit ist wegen den Schmerzen eingeschränkt. Eingeschränkt. Mhm. Okay. Ja, ja als aufgrund der anamnestischen Angaben gehe ich von einer Trauma, nicht Trauma, von einer, wie kann ich sagen, Tendinitis oder Muskelkrankheit, wie Myositis aus. Als Differentialdiagnose gehe ich, als Differentialdiagnose käme auch cervical SWH. Nein. Ja, fast zum Beispiel Cervicobrachialgie. Cervicobrachialgie, ja. Cervicobrachialgie. Hm? Nicht LWS, cervical Wirbelsäule, möchte ich sagen, ja. Ja, Cervico wegen Halswirbelsäule, Brachialgie an den Arm, Brachium ausstrahlend. Cervicobrachialgie, rechts wäre eine Differentialdiagnose-Überlegung. Was könnte es sonst sein? Was könnte noch sein? Luxation könnte sein. Ist da Trauma bekannt oder nein? Nein, aber ich kann mich ausschließen. Ja. Was kann man noch haben, zum Beispiel? In einem Gelenk? Ja, Arthralgie, oder? Ja, Arthralgie, ja. Ein bisschen mehr. Arthrose zum Beispiel kann man auch haben. Arthrose, ja. Arthrose in der Schulter, wie nennt man das? Gonarthros. Falsch. Ja, Kniegelenkarthros. Was bitte? Omarthros. Ja, aber bitte nicht ein, başkaları şu anda diğerlerin hepsi diferansiyel diagnozları ve hastalık nedir, ne düşünüyorsunuz? Buna hepsini sonradan ekleyebilirsiniz. Şu anda imtihanda siz yoksunuz. Sadece doktor bey ile ben varım. Buyurun. Bitte schön. Ja, ich kann Arthrose sagen. Wie nennt man die Arthrose in der Schulter? In der Schulter. Ich kann nicht. Oh Mann, genau. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Omarthrose. Omarthrose. Das wäre eine Diagnose, eine Differentialdiagnose. Was könnte es noch sein? Knochen, aber nicht möglich. Ja. Ja. Vorhin haben Sie einen Namen gesagt, Tendinitis, denken Sie. Da gibt es eine, was sehr viel, nicht sehr viel, aber auch häufig auftritt, ist, wenn es eine Verkalkung der Sehne kommt. Wie würden Sie das nennen? Rheumatoid Arthrit oder? Nee, eine Verkalkung. Also eine, zum Beispiel Tendinitis calcarea. Okay. Der einer bestimmten Sehne. Meistens würden die meiste Sehne in der Schultergelenk. Welches ist die, welche entzündet sich am meisten? Was würden Sie sagen? Mm. Ist jetzt ein bisschen spezieller? Ja, eine Kollegin geschrieben, Kalkschulter. Ne? Ja, aber Tendinitis calcarea ist Verkalkung der Schulter. Sehne der Schulter sozusagen. Das wäre zum Beispiel die Supraspinatussehne, die ist am meisten. Also würde heißen Tendinitis calcarea der Supraspinatussehne zum Beispiel. Oder es könnte auch nur eine Tendinitis der Supraspinatussehne heißen. Oder es könnte noch, meistens wenn sich dort an der Sehne sich entzündet etwas, kann auch eine Bursitis sein. Bursitis sein. Mhm. Kann auch sein. Eine subakromiale Bursitis zum Beispiel. Könnte auch sein. Das meistens hängt das eine mit dem anderen zusammen. Mhm. Aber eine wichtige Differentialdiagnose, da haben Sie schon gesagt, das ist die Zervikobrachialgie. Ja. Okay. Gut. So, um Ihre Verdachtsdiagnosen zu erhärten oder auszuschließen, was würden Sie als nächstes Schritt machen, durchführen? Ja, zuerst werde ich körperliche Untersuchung durchführen. Dann ich werde eine Röntgen zwei Ebene die rechte Schulter heranlassen. Ja. Und wenn ich brauche, MRT durchführen. Eventuell, okay, richtig. Vorhin war richtig, nur die Reihenfolge würde ich... Ultraschall. Ultraschall. Kann man auch machen, genau. Ja. In den Krankenhäusern macht man selten Ultraschall, in den Notfallaufnahmen und so weiter, aber kann man machen, richtig. Manchmal macht ein Oberarzt eine Ultraschalluntersuchung. Aber Sie haben vorhin gesagt, wegen dem Satzbau, damit Sie das auswendig lernen, Sie haben gesagt, ich würde eine Zwei-Ebene-Schulter-Röntgen irgendwie durcheinander gesagt. So, das heißt, ich würde es immer im Kopf behalten, Röntgen irgendein Gelenk in zwei Ebenen. Also erst Röntgen des Begriffs, ich würde eine Röntgenuntersuchung der rechten Schulter in zwei Ebenen durchführen lassen. Also die Reihenfolge. Immer Röntgen, rechte Schulter in zwei Ebenen, Röntgen, Sprunggelenk in zwei Ebenen, Röntgen, Hüfte in zwei Ebenen. Ich würde Röntgen der Lendenwirbelsäule in zwei Ebenen durchführen lassen. Kalıp. Her yerde kullan. %90 doğru. %90 doğrusu. Not alayım inşallah. Okay, Sie haben eine Röntgenuntersuchung festgestellt. Was würden Sie im Röntgen sehen können? Ja, ich oder kann, nicht sehen können? Was kann man erkennen? Ja, ich erwarte im Gelenk Ödem oder und die Tendinit die und die Sehnen Fissur. Nein. Röntgen, ein Ödem ist ein bisschen schwierig. Sie sprechen wahrscheinlich von einem MRT. Ja, MRT, ja, MRT kann ich sehen, ja. Ja, aber im Röntgen sehen Sie, ist eine Knochen. Was für eine Aufnahmetechnik ist das? Was sehen Sie am meisten? Knochen. Ja, besonders Knochen sehe ich, ja. Genau. Das heißt, was für Pathologien könnten dort sein, zum Beispiel, also außer, dass man einen normalen Schultergelenk sehen würde. Eine Pathologie zum Beispiel bei einer Tendinitis calcarea, was würden Sie sehen? Dislokation oder? Nee. Kalkherd würde man sehen. Ein Kalkherd würde man sehen, ja. Oder was würde man bei einer Arthrose sehen? Was sehen Sie, was Zeichen einer Arthrose im Röntgen? Das ist generell, ist egal ob Knie, Schulter, Arthrose. Gelenkspaltverschmälerung, Gelenkspalt, Asalmasse, Verschmälerung. Man würde sehen, unter dem Knochen, das ist jetzt speziell, chondrale Sklerosierung würde man sehen. Kalkherd, ja, das reicht erstmal. Okay? Also Sie haben im Röntgen jetzt einen Kalkherd gesehen. Wie würde jetzt Ihre Diagnose heißen, wenn Sie jetzt eine Kalkherd gesehen haben? Keine Ahnung. Kalkherd, Tendinitis calcarea. Also von dieser Differentialdiagnose, was Sie alles erzählt haben, würde dann die Diagnose heißen, eine Tendinitis calcarea. Der Supraspinatus-Sehne zum Beispiel, wenn man die Lokalisation kennt, die Anatomie. Kann man dann ein bisschen näher beschreiben. Okay, was würden Sie dem Patienten empfehlen als Therapie? Als Therapie empfehle ich Analgetikum und keine Bewegung. Stabil halten empfehle ich und vielleicht Bandage. Ja, kann man machen. Ja. Okay, also Analgesie, was für ein Schmerzmittel würden Sie empfehlen? Ja, ich empfehle nicht Diclofenac. Er nehme natürlich Ibuprofen und vielleicht empfehle ich Corticosteroid, intramuskulär oder? Nee, intraarticulär wäre besser. Intraarticulär. Was kann man noch beschreiben? Also Sie machen eine Anti- Physiotherapie. Wirkliche Therapie, genau, das ist das eine. Physiotherapie. Genau, und eine Physiotherapie, richtig. Damit die Gelenkbeweglichkeit wieder hergestellt wird, trainiert wird. Okay. Was würden Sie sonst machen? Bei Entzündungen kann man in der Regel immer was machen, da versteht man das besser, wenn ein Finger rot wird, warm wird, was kann man machen? Wenn ich Entzündung bestätige, Antibiotikum oder? Nein. Anti-rheumatoidal. Genau, das haben Sie ja gegeben. Ibuprofen ist das. Oder Cortison wäre das. Cortison. Und das andere ist ganz einfach Kühlung. Wenn ich eine Entzündung habe, kühle ich das. Kühlung. Kühlung, Schonung, das ist so Standardwort, immer schonen, Kühlung. Kühlung, Schonung und NSAR oder Steroidale Therapie, genau. Krankengymnastik, das wären so die Basistherapie. Man kann noch andere Sachen machen, wie zum Beispiel Akupunktur. Man kann Stoßwellentherapie empfehlen und so weiter. Aber falls es nicht zu einer Beschwerdelinderung kommt, dann würden Sie was für eine Aufnahme durchführen lassen? Ja, operative Therapie vielleicht. Nee, erstmal Diagnostik. Wir haben ja vorhin nur ein Röntgen durchgeführt. Falls es nicht besser wird, wir haben erstmal Röntgen durchgeführt, wir haben Therapien empfohlen. Ja, wenn es nicht besser kommt, er zwei, drei Wochen wieder oder eine Woche später und sagt dann, der Doktor hat mir gar nicht geholfen. Ja, empfehle ich MRT oder genau, ich werde MRT ein MRT fahren lassen und dort bestätigt sich Ihre Diagnose und das Ödem und so weiter im Bereich der Sehnenansatz. Okay, so, was kann man noch empfehlen? Eine Therapie als Therapie? Mhm. Und das, was Sie vorhin gesagt haben, eine operative Therapie kann man auch empfehlen. Genau. Okay. Also generell kann man immer empfehlen, bei allen Situationen, immer eine konservative Therapiemaßnahme und eine operative Maßnahme. Bei dem Patienten würde ich erst immer eine konservative Therapie erst bevorzugen als eine operative Therapie. Wenn einer mit einem Bruch kommt, kann man auch konservativ therapieren und operativ therapieren. Bei einer dissoziierten Fraktur empfehle ich sondern die operative Therapie. Aber wenn der Patient nicht will, Sie können ja nicht gegen seinen Willen entscheiden, Sie können empfehlen. Ja. Und dann kann man sagen, okay, was ist dann die konservative Therapie? Ruhigstellen. Aber dann muss man aufklären, dass der Bruch nicht richtig heilt, weil eine Dislokation dasteht. Oder eine Luxationsstellung ist dann luxiert. Das muss man reponieren, zum Beispiel. Aber generell kann man sagen, will ich damit sagen, man kann immer sagen, es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt die operative und die konservative Möglichkeit, egal ob Bandscheibenvorfall ist. Und eigentlich bei vielen Sachen würde man immer konservative Therapie empfehlen. Nur bei OP-Indikationen, je nach was da rauskommt, kann man eine operative Therapie auch empfehlen. Bei dislokative Sachen, Dislokationen von Brüchen würde ich über eine Operation natürlich empfehlen. Also was ich sagen will, nochmal wieder als Erinnerung, es gibt immer zwei Wege, konservativ, operativ. Ja. Und okay, gut. Das war okay, das wie bugün kaçıncı şeyiniz? Üçüncü falım abi. Okay. Wann ist Ihre Prüfung? Am 24. Januar. Noch 13 Tage. 13 Tage. Es gibt ein deutsches Sprichwort. Übung macht den Meister. Ach, sorry. Kein Problem. Kayıt isterse kapatılabilir. Eğer da soru var. Mesela diyelim. Şöyle. Genel her zaman şey diyeyim, daha tekrar ediyorum kayda başlandığı için. Anamnezde iki türlü. Birincisi ana konu ne? Niçin geldim? Omuz ağrım var. Ondan sonra onu özelleştirip orada teker teker sorular sorulabilir. Burada da bir ipucu olarak kendinize. Üç aşağı beş hep aynısıdır. Ortopedik klasik bir şey. Hep aynı tekrardan geliyor. PDMS denilen bir tabir var. Yani lütfen ambulansta bir ortopedin veyahut da travmatolojinin küçük mektubunda her zaman vardır. Bir periferi duşkudum, motorik zenzili tetisin takt. Yani hepsi yerinde, hepsi iyi baktım yani. Bir küçük satırla işini bitiriyor. Burada çünkü genelde bizde kollarda, boyunda, belde, bacaklarda bir şey oluyor. Onlarda da nörolojik damar yollarında tıkanıklık yoktur veyahut da bir zenzomotorikte bir sıkıntı olmadığı için parezi yok, şey yok. Bunu aklınızda tutma açısından bu satırı tutarsanız bir periferi duşlu motorik zenzilizin tak, bu genel bir şey. Yani buradan yola çıkarak kendinize bir sordum mu sormadım mı unutmamanız için hep standart aynısını yaparsanız her soruda sorabilirsiniz. Mesela diyelim duşblutung DMS, P demek periferi, bunu unut. D, Durchblutung. Anamnese Durchblutung. şey demiyorsunuz, palpasyon damarlarını, arteria dorsalis pedis, arteria radialis palpirin et, bilemediğiniz için. Yani anamnezde nasıl sorulabilir? Durch Blutung'da ne yapar? Merken Sie zwischen den beiden Extremitäten, yani diyelim ober ekstremitet bu konuda ama bu aşağıda unter ekstremitet olabilir. Einen Temperaturunterschied. Bir bacak sıcak mı, öbür bacak soğuk mu? Yani damar tıkanık olursa öyle bir şey oluyordur. O da aynı Farbveränderung oder eine bläuliche Farbveränderung, mavileşme gibi bir şey var mı gibisine. Yani mesela bu anamnez Durchblutung'u biraz sorgulamış oluyorsunuz. Bunu genel hep aynısını sorabilirsiniz yani. Motorik Beweglichkeit da söylediniz, kann sie ihren Arm bewegen. Ama Beweglichkeit vardır ama belki güçsüzlük vardır. Orada da haben Sie Kraftschwäche. An den, wenn Sie eine Flasche hochheben, können Sie das hochheben? İki türlü tabi burada dikkat etmek gerekiyor doktor olarak. Kaldıramıyorum demesi parezi manasına gelmeyebiliyor. Ağrıdan dolayı kaldıramıyorsa, also wenn jemand wegen Schmerzen den Arm nicht hochheben kann, ist nicht eine Parese. Wenn er sagt, ich habe keine Schmerzen, es kann eine sein, aber meistens nicht. Wenn er sagt, ich habe keine Kraft hochzuheben, aber ich habe keine Schmerzen, nicht schmerzbedingt, sondern ich habe kein Kraftgefühl oder weniger Kraft, kann eine Parese sein. Dikkat etmek lazım. Yani biri motorik, hareketlik yapabiliyor, elimi sıkabiliyor. Könnten Sie meine Hand fest anhalten? Kraftverlust. Diğeri de sensibilite içiyorum. Onu da dediniz. Ameisengefühl. Yani haben Sie Taubheitsgefühl, Kribbeln in der oberen Extremität oder unteren Extremität. Bu sefer sensibiliteti de sormuş oluyorsunuz. PDMS'i yerine getirmiş oluyorsunuz. Yani kafanıza bir şema DMS heyecandan belki unutursanız en azından o DMS aklınıza gelirse ich habe das schon gefragt, Entschuldigung, das habe ich, aber das habe ich noch nicht gefragt diye aklınıza gelir. İkincisi sonradan diğer anamnezlerine geçebilirsiniz. Ich würde jetzt weitere Fragen stellen bezüglich ihrer Krankheitsvorgeschichte oder über ihre chronischen Erkrankungen. Ondan sonra da öyle devam eder. Allgemeine Anamnese olur, ne bileyim ne olur. Demin yapıyorsun. O kadar önemli değil. Birinci önemli sadece şöyle işte ich habe Schulter, nee, haben Sie Schultergelenkschmerzen? Ja, Bewegungseinschränkung? Ja. Ja, ich würde jetzt gerne Anamnese noch durchführen, weiter Anamnese, bla bla bla bla bla anlatıp sonradan da, und wie ist es mit Ihrer Kribbelgefühl? Haben Sie Kribbelgefühl? O zaman karıştırmış oluyorsunuz. Ama ekleyebilirsiniz onu. Ich wollte noch für die spezielle Anamnese noch eine noch etwas hinzufügen, eine Frage hinzufügen. Haben Sie ein Kribbelgefühl? Diyebilirsiniz yani. Unuttuğunuz şeyi sonra söyleyebilirsiniz. Söylemek lazım unuttuğunuz için. Ama yoksa bir ayırsanız daha rahat olur yani diye şey diyorum. Yoksa o varsın kafası da karışıyor bazen dinlediği sıra. O da insan neticede. Diğeri de röntgende standart. Röntgen ne bileyim ne in zwei Ebene, ortopedik meselelerde. Röntgen Rippenfraktur olursa, Röntgen Hemitoraks oder Knöcherne Toraks rechts in zwei Ebenen. Hep aynısı. Ich satra vurduğum sırada ich würde eine Röntgen Untersuchung der oder biraz daha şey demez ama ana temel satır belli. Ich möchte eine Röntgen Untersuchung der des rechten Handgelenkes in zwei Ebenen durchführen. Oder des rechten genau rechten Handgelenkes rechte dedim bilmiyorum. Sağ solu da yani yine şeyi de belirtmek lazım tarafı. Yani yapılabilir. Ama demin onu doğru şey ettiniz. Als ergänzende könnte man noch eine MRT MRT Untersuchung durchführen lassen. Çünkü siz yapmıyorsunuz. Ich würde eine MRT durchführen değil de durchführen lassen. Çünkü radyolojik başka bir bölüm oluyor. Genelde başkasına sevk ediyorsunuz. O da veranlasın kullanılabilir mi abi orada? Veranlasın da aynısı. Durchführen lassen, veranlasın. Veranlasında mesela ich würde eine Röntgenuntersuchung der rechten Schulter in zwei Ebenen veranlassen. Olabilir. Durchführen lassen, veranlassen oder anordnen oder onun gibi şeyler. Okay. Bir de röntgende, bir de terapide de tekrar olsun diye. Terapide de es gibt immer es gibt konservative und operative Therapiemöglichkeiten, wobei bei Ihnen, bei den Patienten, ist eine Fraktur, würde man eine bei dislozierter Fraktur eine Operation empfehlen. Eine konservative Therapie würde eine Fehlheilung des Bruches hervorrufen und damit verbunden mit einer Bewegungseinschränkung und Schmerzen bei Bewegungen, auch nach der Bruchheilung. Bei einer dislozierten, wenn er konservativ bleiben Therapie annehmen würde, der Patient. In unserem Fall war das dann halt so, dass ich würde eine konservative Therapie einleiten, und wenn diese Maßnahme nicht zum Ziel führen würde, würde ich eine operative Therapie empfehlen, kann man sagen. Biraz çok tabla yaptım. Ama soru falan var mı? Ya da eklemek olan isteyen birisi varsa bir şey söyleyebiliriz. Übung macht den Meister, sizin açısından bakarsak. Gramerci hiçbirisi değilim. Yani